In Zusammenhang damit, dass in New York, USA, die diplomatischen Briefe der DFRK geraubt wurden, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK am 18. Juni die Frage eines Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Am 6. Juni wurde die DFRK-Delegation, die nach der Teilnahme an der Konferenz der Vertragsstaaten über Behindertenrechte in New York in die Heimat zurückkehren wollte, auf dem Flughafen Kennedy in New York durch die widerrechtliche Provokation der USA ihrer diplomatischen Briefe beraubt. Auf dem Flughafen griffen mehr als 20 Personen, darunter die Mitarbeiter des Ministeriums für Innere Sicherheit und die Polizisten der USA, die DFRK-Diplomaten wild an, um ihnen die diplomatischen Briefe wegzunehmen. Als die DFRK-Diplomaten hart dagegen protestierten, raubten ihnen die Amerikaner unter Gewaltanwendung die diplomatischen Briefe und rannten davon. Dass mehr als 20 Schurken am Einstieg des Flugzeugs der DFRK-Delegation warteten und diese angriffen, zeugt zweifellos davon, dass diesmalige Provokation planmäßig verübt worden ist. Die DFRK-Brand macht den von den USA begangenen Raub ihrer diplomatischen Briefe als unverzeihliche Souveränitätsverletzung und extreme Provokation gegen die DFRK und verurteilt es im Namen ihrer Regierung aufs Schärfste. Diese räuberische Tat der USA zeigt vor aller Welt eindeutig, dass die feindselige Korea-Politik der USA einen extremen Grad erreicht hat. Die USA sollen darüber tief nachdenken, welche Folgen ihre unbesonnene Tat nach sich ziehen würde. Dass im Zentrum von New York, wo die UNO ihren Hauptsitz hat und die internationalen Versammlungen einschließlich der UNO-Generalversammlung stattfinden, die diplomatischen Briefe eines fernen Staates geraubt worden sind, zeugt deutlich davon, dass die USA ein gesetzloser Schurkenstaat sind. Die Völkergemeinschaft soll es voller Ernst in Erwägung ziehen, ob New York, wo die diplomatischen Briefe ganz offen geraubt werden, als ein Ort der internationalen Versammlungen geeignet ist. Die USA sollen der DFRK über diesmalige Souveränitätsverletzung erklären und sich bei ihr im Namen ihrer Regierung offiziell entschuldigen. Falls die USA diese gerechte Forderung ablehnen, sollen sie volle Verantwortung für die Folgen davontragen.